Impuls. Auf dem Weg sein. Jedem Menschen ist ein Wesen zu eigen, seine Person. Dieses Wesen wird durch eine Gewöhnung an das Gegebene beständig. Darum führen wir unsere täglichen Handlungen auf eine ordentliche Art aus.